auf der Welt hat etwas angestellt, was keiner je erfahren sollte. Irgendein Tabu verletzt bestimmt auch du, von dem du weißt, es lastet schwer. Wenn irgendwer jemals den Schleier lüftet, schlägt es deine Welt in Stücke und nichts ist mehr so wie vorher. Darum verbirgst du es so gut wie möglich und bist dir sicher, man entdeckt es nie. Alles gut bedacht, den Deckel zugemacht, doch schlafe lieber nicht zu ruhig und freu dich nicht zu früh. Einmal kommt alles raus, wenn's auch noch so gut versteckt ist. Irgendwann, auch wenn deine Tarnung noch so perfekt ist, einmal kommt alles raus und du kannst es nicht verhindern. Denn ein jedes Geheimnis findet seinen Weg. Arsène, das Bild ist ja fantastisch. Da haben sie ihre Belle du Moulin Rouge, wie sie leibt und lebt. Das als Plakat und wir sind jede Nacht ausverkauft. Das sind sie doch sowieso. Aber hiermit werden wir zur Legende. Du bist viel zu klug, es ist dir nicht genug, Geheimnisse nur zu vertuschen. Und sei es auch nur die allerkleinste Spur, auch die schaffst du noch aus der Welt. Doch glaube mir, all die verrückten Wege, die sich das Leben ausdenkt, hättest du dir niemals vorgestellt. Seht mal, das Plakat da. Ist das diese mysteriöse Tänzerin? Belle heißt sie wohl. Belle? Also ich weiß nicht, was alle an der finden. Sollen wir mal hingehen? Einmal kommt alles raus, wenn's auch noch so gut versteckt ist. Irgendwann, auch wenn deine Tarnung noch so perfekt ist, einmal kommt alles raus und du kannst es nicht verhindern. Denn ein jedes Geheimnis findet seinen Weg. Isabel, du wolltest doch immer noch mal ins Moulin Rouge. Ach, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Nicht? Ich wollte dir eine Freude machen und mit dir morgen Abend hingehen. Ach, weißt du, du hattest völlig recht. Dieses Vulgäre ist nichts für uns. Aber ich dachte... Wie wäre es stattdessen mit der Oper? Ja, gerne. Verschließ es im Haus, es bricht wieder aus. Versteck's im Tresor, es lugt doch hervor. Wirf Erde darauf, es taucht wieder auf und zeigt sich allen. Versenk es im Meer, es kommt wieder her. Baumauern drumrum, das bringt es nicht um. Vergrab es im Wald, von da geht es bald zurück. Liebling, was hältst du davon, wenn wir am Donnerstag ins Chiloui gehen? Sie haben einen neuen Koch und es soll einfach unglaublich sein. Donnerstag? Du weißt doch, dass ich donnerstags immer zum Bridge bei Madame Coulacour bin. Ich dachte, dieses eine Mal. Aber sie zählt auf mich. Du weißt, dass man Bridge nur zu viert spielen kann. Schon. Lass uns am Samstag gehen, ja? Und für Donnerstag findest du bestimmt was anderes. Bestimmt. Denk daran, einmal kommt alles raus, wenn's auch noch so gut versteckt ist. Irgendwann, auch wenn deine Tarnung noch so perfekt ist, einmal kommt alles raus und du kannst es nicht verhindern. Denn ein jedes Geheimnis findet seinen, jedes Geheimnis findet seinen, jedes Geheimnis findet seinen Weg. Drum überleg, hast doch du eine Sünde zu verbergen? Einmal kommt alles raus!